wie ein Trost wirkt, dass der größte Dichter unseres Mittelalters, Walter von der Vogelweide, gerade in dieser Bedrängnis seine Stimme für den wahren König, für die Größe des Reiches und gegen die Unruhestifter erhebt. Ergreifend weiß er zu schildern, wie wohl die Krone dem jungen Philipp stünde, wie sich beide anglänzten, das Edelgestein und der junge süße Mann. Wie auf dem Magdeburger Hoftag König Philipp einherschreitet, eines Kaisers Bruder und eines Kaisers Kind, wie ihm die Königin folgt, die zarte Kaisertochter Irene, die er eine Rose ohne Dornen, eine Taube ohne Galle nennt. Voll Trauer gedenkt Walter der Zeit, wo das Lob der Deutschen im Munde aller gelegen, wo Deutschland, den mächtigen Gott ruft er als Zeugen an, unerhört nach Ehren gerungen habe. Nun aber ist das Reich erfüllt von lauernder Untreue, von Gewalt, die auf Beute auszieht, weil Recht und Friede zu Tode wund sind. In der freien Natur gibt es Ordnung und Recht, trotz des Kampfes um das Dasein. Wo aber ist die Ordnung unter den Deutschen? Und wieder klingt sein Ruf für den Hohenstaufen Philipp aus. Leidenschaftlich aber wendet er sich gegen das hinterhaltige Diplomatenspiel des Papstes, hart klingen seine anklagenden Worte. Zu Rom hörte ich Lügen und zwei Könige betrügen. Er erhebt den schwersten Vorwurf gegen den Stellvertreter Gottes. Sie bannten, die sie wollten, aber nicht, die sie bannen sollten. Jeder Patriot muss sich damals hinter den Hohenstaufen stellen. Und so wachsen die Aussichten des gebannten Philipp. Selbst Ottos Bruder, der rheinische Pfalzgraf Heinrich, stößt zu ihm, der Kölner Erzbischof, der Böhmer und der Thüringer, auch die Stadt Köln verlassen den Welfen, der sich in seiner Bedrängnis um neue Hilfe nach England wenden muss. Als Innozenz das Spiel verloren sieht, entbannt er den König Philipp, der dafür auf Sizilien verzichtet, wo der junge Friedrich noch in diesem Jahr mündig erklärt wird. Der Papst entsagt den Rekuperationen, betreffs Tuscians soll ein Ehebund den Ausgleich schaffen. Dafür enthält der Vertrag des Jahres 1208 für Innozenz das Zugeständnis der Anerkennung seiner Schiedsgerichtschaft. Aber es ist fraglich, was von der päpstlichen Machtstellung übrig bleibt, wenn die Hohenstaufen wieder richtig in den Sattel kommen. Eben im Begriff, den letzten Triumph im Feld zu erringen, wird König Philipp durch eine niederträchtige Privatrache am 21. Juni 1208 ermordet. Der König fliegt zu Bamberg nach einem Aderlass in einem Gemach der bischöflichen Hofhaltung der Ruhe, als Otto von Wittelsbach, dessen Bewerbung um eine Tochter des Königs zurückgewiesen worden war, in leidenschaftlicher Wut eindringt und Philipp ersticht. Nach dieser Mordtat gibt es nur noch einen Hohenstaufen, den jungen sizilischen Herrscher, der in Italien niemals lernen kann, ein Deutscher zu sein. Irene, die gerade in dieser Zeit niederkommen soll, flüchtet nach der Burg Hohenstaufen, da sie meint, es sei auf den Untergang des Hauses abgesehen. Kurz nach der Geburt eines Kindes, das seiner Mutter im Tod vorausgegangen, stirbt sie im nahen Kloster Lorch. Über dem Sarge des erst 32-jährigen Königs geht der Stern des Welfen auf, der schon aus dem Felde geschlagen war, nun aber der einzig mögliche König ist. Klugerweise heiratet er die kleine Beatrix, Philipps Tochter, die zu ihm geflüchtet ist. So, nachträglich zum Schwiegersohn des Königs geworden, verfügt er die Ächtung des flüchtigen Mörders, die vom Bayernherzog, dem Verwandten des Pfalzgrafen, vollzogen wird. Die Burg Wittelsbach wird gebrochen, Otto selbst 1209 zu Oberndorf bei Regensburg gestellt und getötet. In ruchloser Weise redet der hocherfreute Papst von einem Gottesgericht, das sich in dem raschen Ende des Hohenstaufen ausgewirkt habe. Otto aber muss ihm in der Urkunde von Speyer 1209 die Mark Ancona, das Herzogtum Spoleto, die Grafschaft Bertinora, das Exarchat von Ravenna und die matildischen Güter zusichern. Der König wird nicht mehr bei den Bischofswahlen zugegen sein, die Mehrheit soll entscheiden und Appellationen nach Rom sollen keine Behinderung mehr finden. Nach diesen für das deutsche Königtum vernichtenden Zugeständnissen vollzieht der Papst nun endlich die Kaiserkrönung an den Welfen. Der aber vollzieht nach der Krönung eine völlige Wendung. Die alten Reichsministerialen aus der Glanzzeit sind noch da und erfüllen den Kaiser mit ihrer Sehnsucht und ihren Plänen. Die Pisaner wollen ihm zur Eroberung Siziliens Schiffe geben. Dass er damit in die letzten Rechte des Hohenstaufen Friedrich eingreift, wird ihm, indem das heiße normannische Blut der Mutter nach Beute und Besitz aufwallt, nicht bewusst. Innozenz ist von Entsetzen erfüllt. Dieser Welfe, der in seinem Kaisersiegel Sonne und Mond neben seinem Thronsessel stellt, wagt es, obwohl er nur die Kreatur des Papstes ist, den gefährlichen Entwurf der Hohen Staufen aufzunehmen. Eilfertig wiegelt die Kurie die deutschen Fürsten auf. Die Franzosen werden gegen Ottos Rücken gehetzt, der Bannstrahl wird gegen den Kaiser im November 1210 geschleudert, der sich bereits in Capua befindet. Schon macht sich der junge Friedrich zu einer ernsten Verteidigung nicht fähig, zur Flucht nach Afrika bereit, weil der Kaiser siegreich in Unteritalien vordringt. Da aber muss der Welfe auf dringende Schreckensrufe nach Deutschland zurückkehren und steht im Frühling 1212 wieder auf deutschem Boden. Der Papst will den Welfen vernichten. Der junge Hohenstaufe ist jetzt sein Kandidat, wenn auch damit wieder die beiden Reiche, das Imperium und das sizilische Königreich, in einer Hand vereinigt sind. Ihm genügt zunächst der Verzicht Friedrichs auf die dauernde Vereinigung. Von den Römern als künftiger Kaiser begrüßt, eilt der Jüngling verstohlen durch Italien und über Graubünden nach Konstanz, wo er Unterstützung durch die deutschen Fürsten findet. Schon im Herbst 1211 ist er auf Betreiben Frankreichs zum Kaiser gewählt worden. Meister des politischen Verrates wechseln der Landgraf von Thüringen und der Kaiser von Böhmen wiederum die Partei. Kaiser Otto aber verliert durch den raschen Tod der ihm eben erst angetrauten Beatrix den Anhang der staufischen Ministerialen in Schwaben. So kann er nicht verhindern, dass Friedrich in Frankfurt gewählt und in Mainz gekrönt wird. Otto wird an den Niederrhein zurückgedrängt, Friedrich aber unternimmt, von dem plündernden Haufen des Böhmerkönigs unterstützt, einen Feldzug nach Sachsen. Dem Dänenkönig überlässt er für seine Hilfe das Reichsgebiet zwischen Elbe und Elde 1214. Noch verhängnisvoller sind die Zugeständnisse, die der junge König unter Zustimmung der Fürsten in der Goldbulle von Eger 1213 dem Papste macht, in welcher die seinerzeitigen Zugeständnisse Ottos zum Teil wörtliche Wiederholung finden. Damit ist das alte ottonische System erledigt.